Der Rabe von Edgar Allan Poe. Aus dem Englischen ins Deutsche übertragen von Karl Theodor Eben. Vorgetragen von Andreas K. Förster. Der Rabe. Mitternacht umgab mich schaurig, als ich einsam, trüb und traurig sinnend saß und las von mancher längst verklungenen Meer und Leer. Als ich schon mit matten Blicken in Begriff in Schlaf zu nicken, hörte plötzlich ich ein Ticken an die Zimmertüre her. Ein Besuch wohl noch, so dacht ich, den der Zufall führet her. Ein Besuch und sonst nichts mehr. Wohl hab ich's im Sinn behalten. Im Dezember war's im Kalten und gespenstige Gestalten warf des Feuerschein umher. Sehnlich wünschte ich mir den Morgen. Keine Linderung war zu borgen aus den Büchern für die Sorgen tief und schwer. Um die Selge, die Lenore nennt der Engel heilig her. Hier, ach, nennt sie niemand mehr. Jedes Rauschen der Gardinen, die mir wie Gespenster schienen, füllte nun mein Herz mit Schrecken, Schrecken nie gefühlt vorher. Wie es bebte, wie es zagte, bis ich endlich wieder sagte, ein Besuch wohl, der es wagte, in der Nacht zu kommen her. Ein Besuch, der spät es wagte, in der Nacht zu kommen her. Dies allein und sonst nichts mehr. Und ermannt nach diesen Worten, öffnete ich stracks die Pforten. Dame oder Herr, so sprach ich, bitte um Verzeihung sehr. Doch ich war mit matten Blicken in Begriff in Schlaf zu nicken. Und so leis scholl euer Ticken an die Zimmertüre her, dass ich kaum es recht vernommen, doch nun seid willkommen sehr. Dunkel da und sonst nichts mehr. Düster in das Dunkel schauend, stand ich lange starr und grauend, Träume träumend, die hienieden nie ein Mensch geträumt vorher. Zweifel schwarz den Sinn betörte, nichts die Stille draußen störte, nur das eine Wort man hörte, nur Lenore klang es her. Selber haucht ich's, und Lenore trug das Echo trauernd her. Einzig dies und sonst nichts mehr. Als ich nun mit tiefem Bangen wieder ins Gemach gegangen, hört ich bald ein neues Pochen, etwas lauter als vorher. Sicher, sprach ich da mit Beben, an das Fenster pocht es eben. Nun wohlan, so lass mich streben, dass ich mir das Ding erklär. Still, mein Herz, dass ich mit Ruhe dies Geheimnis mir erklär. Wohl der Wind und sonst nichts mehr. Riss das Fenster auf jetzt unter und herein stolziert, o Wunder, ein gewaltger, hochbejahrter Rabe schwirrend zu mir her, flog mit mächt'gen Flügelstreichen, ohne Gruß und Dankeszeichen, stolz und stattlich sondergleichen, nach der Türe hoch und her, flog nach einer Pallasbüste ob der Türe hoch und her, setzte sich, und sonst nichts mehr. Und trotz meiner Trauer brachte er dahin mich, dass ich lachte. So gesetzt und gravitätisch herrscht auf meiner Büste er. Ob auch alt und nah dem Grabe, sprach ich, bist kein feiger Knabe, grimmer, glattgeschorner Rabe, der du kamst vom Schatten her. Sprich, welch stolzen Namen führst du in der Nacht plutonschem Heer? sprach der Rabe, nimmermehr. Ganz erstaunt war ich zu hören, dies Geschöpf mich so belehren, schien auch wenig Sinn zu liegen in dem Wort bedeutungsleer. Denn wohl keiner könnte sagen, dass ihm je in seinen Tagen sonder Zier und sonder Zügen so ein Tier erschienen wär, das auf seiner Marmorbüste ob der Tür gesessen wär, mit dem Namen Nimmermehr. Dieses Wort nur sprach der Rabe, dumpf und hohl wie aus dem Grabe, als ob seine ganze Seele in dem einen Worte wär. Weiter nichts ward dann gesprochen, nur mein Herz noch hört ich pochen, bis das Schweigen ich gebrochen. Andere Freunde flohen seither, morgen wird auch er mich fliehen, wie die Hoffnung floh seither, sprach der Rabe, nimmermehr. Immer höher stieg mein Staunen bei des Raben dunklem Raunen. Doch ich dachte, ohne Zweifel weiß er dies und sonst nichts mehr. Hat's von seinem armen Meister, dem des Unglücks finstere Geister, drohten dreist und drohten dreister, bis er trüb und trauerschwer, bis ihm schwand der Hoffnungsschimmer und er fortan seufzte schwer. O nimmer! Nimmermehr. Trotz der Trauer wieder brachte er dahin mich, dass ich lachte. Einen Armstuhl endlich rollte ich zur Tür und Vogel her. In den samtnen Kissen liegend, in die Hand die Wange schmiegend, sann ich, hin und her mich wiegend, was des Wortes Deutung wär. Was der grimme, finstre Vogel aus dem nächt'gen Schatten her wollt mit seinem Nimmermehr. Dieses saß ich still ermessend, doch des Vogels nicht vergessend, dessen Feueraugen jetzo mir das Herz beklemmten sehr. Und mit schmerzlichen Gefühlen ließ mein Haupt ich lange wühlen, in den veilchenfarbenen Fühlen, überstrahlt vom Lichte her. Ach, in diesen samtnen Pfühlen, überstrahlt vom Lichte her, ruht sie jetzt nimmermehr. Und ich wähnte, durch die Lüfte walten süße Weihrauchdüfte, ausgestreut durch unsichtbare Seraphshände um mich her. Lethe, rief ich, süße Spende schickt dir Gott durch Engelshände, dass sich von Lenoren wende deine Trauer tief und schwer. Nimm, o nimm die süße Spende und vergiss der Trauer schwer. Sprach der Rabe, nimmermehr. Grandprophet, rief ich voll Zweifel, ob du Vogel oder Teufel, ob die Hölle dich mir sandte, ob der Sturm dich wehte her. Du, der von des Orkus Strande, du, der von dem Schreckenlande sich zu mir, dem Trüben, wandte, künde mir mein Heißbegehr. Find ich Balsam noch in Gilead? Ist noch Trost im Gnadenmeer? Sprach der Rabe, nimmermehr. Gramprophet, rief ich voll Zweifel, ob du Vogel oder Teufel, bei dem ewigen Himmel droben, bei dem Gott, den ich verehr. Künde mir, ob ich Lenoren, die hienieden ich verloren, wiederfind an Edens Toren, sie, die thront im Engelsheer, jene Selge, die Lenoren nennt der Engel heilig her. Sprach der Rabe, nimmermehr. Sei dies Wort das Trennungszeichen, Vogel, Dämon, du musst weichen. Fleucht zurück zum Sturmesgrauen oder zum plutonischen Heer. Keine Feder lass zurücke mir als Zeichen deiner Tücke. Lass allein mich dem Geschicke, wage nie dich wieder her. Fort und lass mein Herz in Frieden, das gepeinigt du so sehr. Sprach der Rabe, Nimmermehr. Und der Rabe weichet nimmer, sitzt noch immer auf der blassen Pallasbüste ob der Türe hoch und her, sitzt mit geisterhaften Munkeln, seine Feueraugen funkeln gar dämonisch aus dem dunkeln, düstren Schatten um ihn her. Und mein Geist wird aus dem Schatten, den er breitet um mich her, sich erheben. Nimmermehr! Nimmermehr.